Bullerei, Schweinerei und Schießerei, Polizei, Flunkerei, Schnüffelei und Klumperei, Polizei, Spötterei, Sucherei und Flucherei, Polizei, Vogelfrei, Batzerei und Patzerei. Spitzelei und Spiererei, Polizei, Kriecherei, CIA und FBI, Polizei, CO2, Deutelei und Faselei, Polizei, Pennerei, Prellerei und Schlepperei. Keiferei, Rangelei und Sauerei, Polizei, Pisserei, Ständer und Verpfeiferei, Polizei, Hascherei, Gängelei und Rennelei, Polizei, Ballerei, Kappelei und Schlederei, Polizei, Gatterei, Tankerei und Fühlerei, Polizei, Trickserei, Tüftelei und Trottelei, Polizei, Tollerei, Stichelei und Stümperei, Polizei, Schorkerei, Räuberei und Quälerei. Metzgerei und Pöbelei, Polizei, Lümmelei, Metzelei und Mauschelei, Polizei, Kumpanei, Heuchelei und Hehlerei, Polizei, Schinderei, Ballerei und Gaukelei. Schweinerei und Schießerei, Polizei, Flunkerei, Schnüffelei und Klumperei, Polizei, Spötterei, Sucherei und Flucherei, Polizei, Vogelfrei, Batzerei und Patzerei, Polizei, Trödelei, Spitzelei und Spiererei, Polizei, Kriecherei, CIA und FBI, Polizei, CO2, Deutelei und Faselei, Polizei, Pennerei, Prellerei und Schlepperei, Polizei, Keiferei, Rangelei und Sauerei, Polizei, Pisserei, Ständer und Verpfeiferei, Polizei, Hascherei, Gängelei und Rennelei, Polizei, Ballerei, Kappelei und Schlederei, Polizei, Gatterei, Tankerei und Fühlerei, Polizei, Trickserei, Tüftelei und Trottelei, Polizei, Tollerei, Stichelei und Stümperei, Polizei, Schorkerei, Räuberei und Quälerei, Polizei, Hurerei, Metzgerei und Pöbelei, Polizei, Lümmelei, Metzelei und Mauschelei, Polizei, Kumpanei, Heuchelei und Hehlerei, Polizei, Schinderei, Ballerei und Gaukelei, Polizei, Bullerei, Schweinerei und Schießerei, Polizei, Flunkerei, Schnüffelei und Klumperei, Polizei, Spötterei, Sucherei und Flucherei, Polizei, Vogelfrei, Batzerei und Batzerei.